Morning. Guten Morgen. So, as we are talking about the inner attitude rather than the outer material possession. Wenn wir also über die innere Haltung statt über äußerlichen materiellen Besitz sprechen. Remember. Dann erinnere dich. One of the Greek definitions is an excessive eagerness or desire to accumulate riches. Eine der griechischen Definitionen ist ein übermäßiger Eifer oder das Begehren, Reichtümer anzuhäufen. Let me give you a very, very simple definition or a simple, let me give you a simple statement. Lass mich dir eine einfache Erläuterung dazu geben. If you are greedy in your attitude, in your heart, it doesn't matter how much or little you have, you will never be satisfied. Wenn du von der Haltung deines Herzens her habgierig bist, ist egal, wie viel oder wie wenig du hast, du wirst niemals zufrieden sein. You always want one more thing. Du wirst immer noch mehr haben. Today it's this car, but then in a few months it's not good enough anymore. Heute ist es dieses Auto, aber in ein paar Monaten ist es schon nicht mehr gut genug. Today is this vacation, but next year the vacation has to be a different and better one. Heute ist es dieser Urlaub, aber nächstes Jahr muss es ein anderer, besserer sein. You know, it's always this inner attitude that leaves you completely unsatisfied. Es ist immer diese innere Einstellung, die dich total unzufrieden sein lässt. Because the desire is inside of you. Denn dieses Verlangen ist in dir drin. You know, I had a friend that actually fairly well. Ich hatte einen Freund, den ich ziemlich gut kannte. And he had a very serious issue with greed. Und er hatte ein sehr ernsthaftes Problem mit Habgier. Now remember, greed, the definition is a desire, a eager desire to accumulate things. Erinnere dich, die Definition von Habgier ist ein begieriges Verlangen, Sachen anzuhäufen. So, I know people who don't have a lot and they're greedy. Ich kenne Leute, die nicht viel haben, aber habgierig sind. And I know people who are very wealthy and are not greedy. Und ich kenne Leute, die sehr wohlhabend, aber nicht habgierig sind. I also know people who are very wealthy and are very greedy. Ich kenne auch Leute, die sehr reich und sehr habgierig sind. And I also know people who are very little and are not greedy. Und ich kenne auch Leute, die sehr wenig haben und nicht habgierig sind. All about the heart. Es geht immer ums Herz. So this friend that I had who lived in another country, not here in Brazil. Der Freund, den ich hatte, der in einem anderen Land lebte, nicht hier in Brasilien, he was not very wealthy to any human standard. War nach dem menschlichen Standard nicht sehr reich. But he was, in my understanding, a perfect example of greed. Aber er war nach meinem Verständnis ein perfektes Beispiel für Habgier. Accumulate. Ansammeln. Desire to accumulate. Das Verlangen anzuhäufen. Do you know, I mean, his house was so full you could hardly walk to the bathroom. Weißt du, sein Haus war so voll, dass du kaum zur Toilette gehen konntest. Full of what? Voll wovon? Just stuff that he bought in second-hand shops. Einfach Zeug, das in Second-Hand-Läden gekauft hat. You know, this great attitude of the heart, it honestly has to do with how much you have to accumulate. Diese gierige Herzenshaltung hat wirklich damit zu tun, wie viel du ansammeln musst. Not how much you have. Nicht damit, wie viel du hast. Look, you can have a lot of material things and you live with an open hand. Schau, du kannst viele materielle Dinge haben und mit offenen Händen leben. You can live with a nice big house. Du kannst in einem sehr schönen, großen Haus wohnen. You can drive a nice fancy car. Du kannst ein schickes Auto fahren. You can go to really expensive vacations. Du kannst wirklich teurer Urlaub machen. None of that means that you're greedy. Nichts davon bedeutet, dass du gierig bist. If you have these things and say, oh, thank you, God, for your generosity. Wenn du diese Sachen hast und sagst, oh, danke Gott für deine Großzügigkeit. When I have this, I will enjoy it. Wenn ich es habe, werde ich es genießen. When I don't, I'm not gonna be stressed. Wenn nicht, dann werde ich nicht gestresst sein. You see, that shows that there's no greed in your heart. Das zeigt, dass da keine Habgier in deinem Herzen ist. So always remember. Also denk immer daran. Is there a heart inside of you that is never satisfied because you need to have one more thing that you've accumulated? Gibt es in dir ein Herz, das nie zufrieden ist, weil du immer noch eine weitere Sache brauchst, die du anhäufen kannst? Look, let me tell you something very honest. Lass mich dir etwas ganz ehrlich sagen. I moved to Brazil in 2014. Ich bin 2014 nach Brasilien umgezogen. I moved into a small apartment. I mean, not tiny, tiny, but a normal apartment. Und ich bin in eine kleine Wohnung gezogen. Nicht so klein, aber eine normale Wohnung. In the middle of the city. Mitten in der Stadt. Very hot, no air conditioning. kitchen. Sehr heiß, ohne Klimaanlage. Well, I was happy. Und ich war zufrieden. Daniel, my bedroom wasn't even big enough to put my clothes there. Mein Schlafzimmer war nicht einmal groß genug, um meine Kleidung unterzubringen. No, I had to put them in the guest room or when Daniel moved in, I had to put them into my office. Ich musste sie ins Gästezimmer tun und später, als Daniel einzog, habe ich sie in mein Büro getan. In fact, when Daniel moved in with us, ehrlich gesagt, als Daniel einzog, he moved in into the guest room that was so small that he couldn't even get out of the bed on the side. Ist er ins Gästezimmer gezogen, das so klein war, dass er nicht einmal an der Seite aus dem Bett steigen konnte. You know, and the wardrobe was full of stuff. He was like, but he was happy. I was happy. We were all happy. Und der Schrank war voll von Sachen, aber er war zufrieden, ich war zufrieden, wir alle waren zufrieden. You know, it made no difference to us. Für uns hat das keinen Unterschied gemacht. Now we live in a house where everybody has their own bedroom and we have an office here. Jetzt wohnen wir in einem Haus, wo jeder sein eigenes Zimmer hat und wir haben ein Büro. But you know what the crazy thing is? Aber weißt du, was das Verrückte ist? We are enjoying living where we are. At least I am. Wir genießen es hier, wo wir gerade wohnen. Zumindest ich. Are you, Daniel? Du auch, Daniel? Daniel is enjoying it. Daniel genießt es auch. But you know, this has not changed anything in our heart. Aber das hat in unseren Herzen nichts geändert. I look back at the small apartment, look back at the big house I live now, and absolutely nothing has changed inside of our heart. Wenn ich auf die kleine Wohnung zurückschaue und mir dann das große Haus anschaue, in dem wir wohnen, dann hat sich absolut nichts in unseren Herzen geändert. And if tomorrow we have to move to Africa because that's the purpose of God. Und wenn wir morgen nach Afrika ziehen müssten, weil das Gottes Absicht ist. And we live in the bush. Und wir würden im Busch leben. You know, what's the problem? Wo wäre das Problem? If the heart is free from greed, free from the desire to always accumulate more, wenn das Herz frei ist von Gier, von dem Verlangen, immer mehr anzuhäufen, you can enjoy all of the good things of God, but you don't need them to have joy. Wow, that was deep. Dann kannst du all die guten Dinge von Gott genießen, aber du brauchst sie nicht, um Freude zu haben. Wow, das war tief. Did you hear that? Hast du das gehört? You can enjoy all the good things of God, but you don't need any of these to have joy. Du kannst all die guten Dinge von Gott genießen, aber du brauchst nichts davon, um Freude zu haben. Greed, the desire to accumulate, is an enemy of the soul. Habgier, das Verlangen anzuhäufen, ist ein Feind der Seele. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.